Ein Sprecher des Landesvereins der Koreaner in den USA veröffentlichte am 30. Juni eine Erklärung, in der hervorgehoben wurde, dass die ganze koreanische Nation keinen Krieg, sondern eine friedliche Landeswiedervereinigung auf ihrer Halbinsel wünsche. Die Organisation begrüße herzlich die Veranstaltung des vom Norden vorgeschlagenen gesamtnationalen großen Treffens für die Einheit.